Antenne Düsseldorf, Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Nico Bodrich, guten Tag. Das Wetter etwas Nebel um 8 Grad. Bundesregierung denkt über Sicherheit im Luftfrachtverkehr nach. Halloween-Scherze halten Polizei in NRW auf Trab. Nach den vereitelten Paketbombenanschlägen suchen die Behörden weiter nach den Drahtziehern. Ein Sprecher des jemenitischen Innenministeriums in Sana'a sagte, man bemühe sich intensiv darum, die Absender der Sprengstoffpakete zu finden. In Deutschland haben die versuchten Anschläge eine Diskussion über die Frachtkontrollen an Flughäfen ausgelöst. Lasche Kontrollen, überfordertes Personal und ein immenser Zeitdruck. Die Abfertigung im Frachtverkehr muss sich ändern, das ist schon jetzt klar. Aus Terrorangst wurden die Kontrollen der Passagiere in den letzten Jahren verschärft, auf Kosten der Frachtflüge. Und so wurden die beiden Sprengsätze auch nicht bei Kontrollen entdeckt, sondern durch Hinweise der Geheimdienste. Die kamen aber eigentlich zu spät, denn die teilweise als Drucker getarnten Paketbomben haben mehrere Flüge unentdeckt in Frachträumen gelegen. Innenminister de Maizière hat die Frachtflüge aus dem Jemen nach Deutschland gestoppt und Innenexperte Bosbach schlägt sogar vor, alle Flugverbindungen in den Jemen auszusetzen. Uli Reitinger, Nachrichtenredaktion. Mitten in einem Wohngebiet in Schmalkalden in Thüringen ist die Erde aufgerissen. Der riesige Krater habe ein Auto verschluckt, heißt es von der Polizei. Die Gegend sei vorsichtshalber evakuiert worden. Es könnte die Kulisse für einen Science-Fiction-Film sein. Nur mit dem Unterschied, es ist nicht Hollywood. Der Krater hat sich im thüringischen Schmalkalden gebildet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. 23 Personen mussten ihre Häuser allerdings vorsorglich verlassen. Am Vormittag kreiste ein Hubschrauber über dem Krater, um Bilder aus der Luft zu machen. Diese Fotos sollen im Laufe des Tages ausgewertet werden. Möglicherweise liefern die Aufnahmen Hinweise zur Unglücksursache. Ein Großaufgebot der Polizei und Feuerwehr ist in Schmalkalden immer noch im Einsatz. Aus Sorge vor weiteren Erdbewegungen ist der Bereich weiträumig abgesperrt worden. David Riemer, Nachrichtenredaktion. Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Mit einem neuen Parteichef will die CDU in NRW einen Neuanfang starten. Bundesumweltminister Röttgen hat das Duell um die Rüttgers-Nachfolge gewonnen. Bei der Mitgliederbefragung bekam er 55%. Ex-NRW-Familienminister Laschet holte 45%. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat ein verpflichtendes Kindergartenjahr für alle gefordert. Gerade für Kinder mit Migrationshintergrund sei der Kindergarten die erste und entscheidende Instanz für eine gelingende Integration, sagte Präsident Driftmann der Zeitung Die Welt. Bei heftigen Unwettern in Italien sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. In der Toskana zog die Polizei nach eigenen Angaben eine Frau und ihr Kind tot aus den Schlammmassen. Süßes oder Saures, das haben Halloween-Fans in der Nacht wohl allzu wörtlich genommen. In ganz NRW war die Polizei im Dauereinsatz. Vor allem am Niederrhein und im Münsterland wurden die Beamten auf Trab gehalten. Für Ärger sorgten in den meisten Fällen Jugendliche, die Eier warfen oder auf Feiern randalierten. In Mönchengladbach wurde eine Party vom Ordnungsamt beendet. Ein 26-Jähriger rastete aus, eine Polizistin wurde dabei verletzt. Landesweit gab es fast 300 Einsätze. Und das waren die Nachrichten mit Nico Bodrich. Das Wetter. Zum Teil ist es noch immer neblig bei uns. Auch am Nachmittag bleibt es grau und trüb. Viele Wolken sind unterwegs, Regen gibt es aber kaum. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad. Morgen bleibt es bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 10 und 14 Grad. NRW Verkehr. Er staut sich auf der A40 Duisburg-Venlo zwischen Strahlen und Grenzübergang Strahlen-Autobahn 2 Kilometer.